Hallo zusammen, hier ist der Oboman, ich bin vom Umwomukum Podcast und mache auch Spielbrett Erde und ich würde euch gerne heute einen Audiokommentar schicken und zwar zum Thema zur Folge Höflichkeit. Diese Folge ist für mich in den letzten Wochen oder gar Monaten das absolute Podcast-Highlight gewesen. Ich meine es auch tatsächlich ernst. Ihr meint es ja auch ernst in eurem Podcast. Ich muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich wieder mal viel zu spät auf euren Podcast gestoßen. Zunächst über die WM-Folgen, die ich aber teilweise nur halbherzig gehört habe, weil zu spät nachgehört, dann war es schon nicht mehr aktuell. Deutschland-Schweden-Spiel war dann schon gelaufen. Aber ich habe rausgehört, dass es ein interessanter Podcast ist und dass ihr das super macht. So, und die, ja, ich würde sagen, erste richtige Folge, die ich jetzt gehört habe, war das zum Thema Höflichkeit. Super gemacht. Ich habe selten so viel, ja, gelacht kann man nicht sagen, sondern mich gefreut, gegrinst. Ich habe im Zug gesessen und die, die mir gegenüber saßen, die müssen gedacht haben, dass ich irgendwas Verrücktes geraucht habe. Also wirklich, wirklich toll. Ein ganz wichtiges Thema, was ich eben auch interessant fand mit der Höflichkeit, viel zu wenig Höflichkeit und Freundlichkeit heutzutage anzutreffen. Viel zu viel wird gemosert, gestritten, gemobbt und so weiter und so fort. Mit Freundlichkeit und Höflichkeit kommt man durchaus weiter und ist auch ein bisschen ein Motto von mir, deswegen hat mich die Folge auch ja sehr berührt. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht mit eurem Podcast, ob das immer so gut ist oder gar noch besser, wäre kaum auszuhalten. Ihr schreibt Laber-Podcast, kann man fast nicht sagen. Laber-Podcast ist ja ein Thema dabei, das aber sehr locker, sehr angenehm und trotzdem mit einer gewissen charmanten Ernsthaftigkeit. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ihr merkt, ich bin begeistert. Ich glaube, ich muss hier stoppen. Die Message sollte rübergekommen sein. Wäre ich ein Sendegarten-Mitglied, würde ich es als Blütenschatz nehmen. Also nochmal, wirklich tolle Geschichte. Hat riesig Spaß gemacht und sehr wertvoll. Ach ja, der Schopenhauer auch. Ich glaube, ich muss mal Schopenhauer nachlesen. Erst kürzlich stand an einem Aufkleber, was du nicht willst, dass dein Feind erfährt, erzähle es nicht deinem Freund, Arthur Schopenhauer. Und ihr habt ihn jetzt zum Thema Höflichkeit zitiert. Sollte man auch mal nachgucken, was Schopenhauer sonst noch so geschrieben hat. Ja, jetzt mache ich also diesen Audiokommentar zu. Ihr habt ja geschrieben, ich laufe Gefahr, dass er gesendet wird. Hab's jetzt auch ein bisschen länger gemacht. Ich denke, ihr habt da locker Zeit. Und freue mich aufs nächste Thema. Viel Spaß euch weiterhin bei euren Runden, die ich bestimmt weiterhin mit Interesse verfolgen werde. Macht's gut, Servus, der Oboman.